بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، meine geehrten Geschwister, wir machen weiter in der Kurzreihe von 200 Fragen und Antworten zu Aqidah von Sheikh Al-Hafiz Al-Hakami. Wir sind bei der Frage Nummer 7 angelangt, wo es heißt, wie wissen die Diener, was Allah liebt? Eigentlich fehlt hier noch, beziehungsweise durch was wissen die Diener oder wie wissen die Diener, was Allah liebt und womit er zufrieden ist. Steht im Original noch das dabei. Die Übersetzung, die jetzt kommt, kann man so stehen lassen, auch wenn man sie etwas ein bisschen besser übersetzen könnte, detaillierter näher am Text. Aber das gibt so den Sinn wieder, deswegen übernehme ich das so, wie es ist. Der Autor sagt hier, sie wissen es durch die Entsendung der Propheten, durch Allah und durch Offenbarungen der Bücher, welche seine Befehle, was er liebt und was er für gut heißt, beinhalten, so wie seine Verbote dafür, sprich das, was er nicht gut, für gut heißt. Dadurch wurde seine unwiderlegbaren Argumente dargelegt und seine tiefe Weisheit erscheint. Dann bringt er zwei Verse. Es sind Gesandte, Überbringer frohe Botschaft und Warner, so dass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Das Surat An-Nisa, Vers 165 und Surat Al-Imran, Vers 31. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben, denn Allah ist allvergebend und allbarmherzig. So. Der Autor sagt ja, sie wissen es durch die Entsendung der Propheten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wir Menschen wissen es, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns liebt, weil er uns nicht einfach erschaffen hat und uns im Stich gelassen hat. Nein, er hat uns Gesandte geschickt. Also er hat uns Botschafter geschickt, er hat uns Postboten entsandt mit der Offenbarung, das ist auch das nächste, und durch die Offenbarung der Bücher. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Propheten geschickt, mit ihnen Bücher. Mit die Propheten erklären uns diese Bücher, dass wenn wir uns an diese Bücher halten, in diesen Büchern sind die Befehle, die Gebote und die Verbote von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in diesen Büchern, was er liebt, und was er nicht liebt, was er mag und was er nicht mag. Und das allein, dass er schon das uns schickt, dass er diese Sachen uns schickt, den Menschen schickt, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich liebt. Und natürlich, ich komme noch gleich auf ein paar Sachen, die hier fehlen, die der Autor vielleicht ein bisschen mehr erwähnen könnte. Auf jeden Fall, durch diese Bücher erfahren wir seine Befehle und das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befiehlt, ist gut für uns. Das mag er und das, was er uns verbietet, das mag er nicht. Das heißt, wenn wir uns davon fernhalten, das liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Und er hat uns die Botschafter geschickt, die Propheten geschickt, damit wir nicht sagen können, ja Allah, du hast uns einfach auf die Erde geschickt und uns niemand hat uns gesagt, dass wir dich anbeten sollen. So sagt er, nachdem Gesandten keinen Beweisgrund gegen Allah haben. Ja, dass die Menschen nach den Gesandten keinen Beweisgrund, also kein Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala mehr haben und sagen können, ja Allah, du hast uns niemanden geschickt, wir wussten davon nichts. Doch, wir wussten das. Dann sagt er hier, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, ja Muhammad, sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Also wir sollen den Propheten lieben. Wir sollen den Propheten folgen. Das heißt, wenn wir Allah lieben, dann folgen wir den Propheten. Ja, weil der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Postbote, der Erklärer, der Überbringer, der Offenbarung ist, der uns die Sachen erklärt und der diese Sachen am besten lebt. Das heißt, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir machen, wie er es macht, dann liebt uns Allah, denn Allah subhanahu hat diese Person auserwählt und hat sie fehlerfrei in Bezug auf die Religion gemacht. So heißt es weiter, dann wird euch, wenn wir den Gesandten folgen, lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Dann wird euch Allah lieben. Naam, subhanallah. Ja, denn Allah ist allvergebend und allbarmherzig. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist die argumentativen Beweise aus dem Koran. Und so, ich versuche der Sheikh das auch so kurz wie möglich zu halten. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und Allah liebt die Gläubigen, und Allah liebt nicht die Unrechttuenden, und Allah liebt nicht die Lügner, und Allah liebt die viel Gutes Tunenden, die Barmherzigen, die Großzügigen. All diese Sachen kann man natürlich aus dem Koran entnehmen. Wer wissen will, was Allah liebt, dann soll er einfach den Koran lesen, inshallah ta'ala. Und diesen Koran soll er verstehen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn erklärt hat oder die Sahaba ihn erklärt haben. Dann das sind die besten Menschen gewesen und die haben das am besten verstanden. Denn auf sie ist der Koran herabgesandt worden und sie waren dabei, wo und warum, weshalb der Koran herabgesandt wurde. Und deswegen, wenn wir uns an diese Sache halten, dann verstehen wir, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und dann können wir uns an diese Sache halten. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird uns, inshallah ta'ala, auch lieben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns lieben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ermöglichen, und Taten zu machen, dass er uns liebt. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.